Mach das, ne? Ja, du machst doch. Ja, mir, ja. Und du machst irgendwas halt. Ich mach irgendwas. So wie sich das gehört. Es geht dich auf einen Scheiß, Digga. So. Wie machen wir jetzt? Eins. Go Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 28.01. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Jürgen und der Beppo. Genau. Guten Abend. Guten Abend. Stellt euch mal vor, ihr wart vor 2 Jahren zusammen das letzte Mal hier in der Sendung. Jürgen, du machst das Label Rookie Records. Das ist richtig. Und da hast du jetzt ja auch viele Lieder mitgebracht, die letztes Jahr veröffentlicht hast. Also Bands? Ja. Vom letzten Jahr und auch Neues. Ja. Bunt gemischt. Ja. Und Bebo, du spielst bei Spermbirds mit? Immer noch bei Spermbirds, ja. Und immer noch bei Kick Joneses. Und ich spiele auch noch bei Kick Joneses. Also wir spielen zusammen bei Kick Joneses, ja. Quasi. Wir machen, wie lange machen wir jetzt schon zusammen Musik? Seit 1983? 85, ja. Also gut. Wir haben... Machen wir bald. Wir haben jetzt Jubiläum. Ah, 30-jähriges. Wie gut, dass wir gerade ein Bier hier haben. Das ist ja Ehre, mal direkt 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, das ist ja fast wie verheiratet. Das ist ein, die Band ist ein altes Ehepaar. Mhm, genau. Und habt ihr mit 30 angefangen, oder wie? ist der böse. Ja. Böse und billig. Ja. Das waren gerade eben Black Sheriff, eine Kölner Band. Man kann es kaum glauben. Dass sie nicht aus England kommen oder USA oder Irland, ja. Wie man will. Ist das nicht die Band vom Wirt, vom Sonic Ballroom hier in Köln? Ja, ich glaube, der ist da gar nicht mehr, ne? Der ist jetzt doch. Irgendwo, der ist jetzt, ja, wieder? Der Chris, ja. Chris ist dabei. Also der Chris. Chris am Bass. Also für die Hörer, genau. In der Pfalz zur Erklärung, Sonic Ballroom ist ein wichtiger Punkrock-Club hier in Köln, eigentlich fast der einzige. Und ja, es gibt der schon Chef, noch Alternativen, aber ja, so. Aber der Punkrock-Club in Köln. Und der Chef spielt eben bei Black Sheriff den Bass, glaube ich. Ne? Ja, der spielt Bass. Den habe ich ja letztens bei einer anderen Band gesehen, bei Lu 2 HD. Das stimmt, das ist eine alte Band. Beim Nils auf dem Fest. Genau. Ja, das stimmt. Da habe ich mir gedacht, was macht denn der Wirt auf der Bühne? Trinken. Ja, das ist seine alte Kapelle. Die gab es eigentlich gar nicht mehr, aber der Nils hat die so lange überredet, ja. Bis ich gesagt habe, okay. Ja, und wie sieht es bei Kick Joneses aus? Von denen hat man auch schon ewig nichts mehr gehört. Da muss man ja fast schon von Reunion reden, wenn er da du hast es, wieder was vorhabt. Du hast das Wort in den Mund genommen. Ja. Fast ist es so. Ja, das ist bei uns dauert es alles immer ein bisschen länger, weil halt jeder woanders wohnt, weil wir Frauen und Kinder und Jobs haben und so. Und wenn wir beschließen, eine neue Platte zu machen, dann dauert das ungefähr 2 Jahre. Und jetzt sind wir aber fast fertig mit den Aufnahmen. Also wir proben halt auch nicht so oft, ne? Wir proben einmal im Monat, wenn es hochkommt. Öfters kriegen wir einfach nicht hin. Wenn die Phase des Songwriting ist, vielleicht einmal im Monat. Ja. Also wenn die Platte jetzt im Kasten ist, dann werden wir erstmal nicht mehr proben, mehr Konzerte spielen. Dann werden wir vielleicht einmal im Monat ein Konzert spielen, oder keine Ahnung. Ja. Ne? Aber für unsere Verhältnisse sind wir höchst aktiv zurzeit. Ja, schade, dass ihr nichts dabei habt, ne? Irgendwie so ein Proberaumaufnahme oder sowas. Wenn die Platte aufgenommen ist, kommen wir direkt nochmal ins Pogo-Radio. Genau, dann Kick Jones ist Special. Spielen wir so von oben bis unten runter, alle Lieder. Ja, die Musikauswahl, wie gesagt, ist halt vom Beppo und vom Jürgen heute. Ist natürlich ein bisschen nicht so das übliche Programm so bei Pogo-Radio, sondern ist auch mehr so angepoppt. Soll man nicht so frech. Aber schon noch punkig angepoppt. Ist jetzt kein Qualitätsmindermerkmal. Nee, ist jetzt kein Schimpfwort. Pop angepoppt. Ne? Eben, es gibt ja spätestens seit The Damned weiß man, dass sich Pop und Punk ja auch ganz gut vertragen. Hast du schön gesagt. Aber man könnte ja gleich mal ein bisschen Vollgas geben, dann würdest du einfach die Heartburns nach vorne nehmen aus Finnland. Finde ich großartig. Ja, der Jürgen hat sich ja so ein bisschen spezialisiert auf skandinavische Bands, ne? Eine kleine Nische gefunden da auch und die melden sich, glaube ich, auch ganz gern bei dir, oder? Weil sie wissen, dass man bei dir nicht verarscht wird. Die Heartburns sind ja beim Janni, ne? Combat Rock. Ach so, die sind gar nicht bei dir. Das ist so ein alter Freund von mir und der macht da auch ganz tolle Bands, immer. Es gibt in Finnland im Endeffekt jetzt noch, also es gibt natürlich Full Steam, das ist eher so ein Label, die das zum Broterwerb machen. Auch nette Leute, aber dann so von den Punkern her gibt es den Jose, ne? Der macht hier sein Stupido und so weiter. Ne? Das ist dann eher so Kunst in Anführungszeichen, also nicht nur Punk. Und dann gibt es einen Janni und der macht eigentlich auch inzwischen ganz viele Reissues, also von Punkbands der Spät-70er, Anfang 80er. Da war der Janni, glaube ich, der ist ein Tick jünger als wir. Da war der vielleicht so 10 oder was, ne? Also Zeug, wo er noch ein Kind war. Mhm. Oh, du hast ja aber auch einige skandinavische Bands auf der Liste, ne? Ja, klar. Das hat sich irgendwann mal ergeben. Ne? Also zum Beispiel Jannis eigene Band, die er damals gehabt hat, ne? I Walk the Line. Genau. Dann bei Wasted bin ich involviert, weil der Wille, der Sänger von I Walk the Line, jetzt mit Wasted wieder angefangen hat. Und ja, ich mag so diese. Ja, und dann diesen Typ, der Gitarrentyp, der immer diese alten 50er Jahre ähnlichen Cover hat. Wie heißt er denn? Der spielt so ein bisschen so 60s Punk. Ja, Knucklebone Oscar. Ja, genau, Knucklebone Oscar. Ja, da gibt es auch Wahnsinn. Also, das müsste man. Es gibt einen Film, als sie in China auf Tour waren. Knucklebone Oscar in China auf Tour. Also, unfassbar. Ich meine, da treffen wirklich. Das ist A Clash of the Cultures. Ne? Ein ganzer Film oder wie? Eine ganze DVD, also so ein Reisebericht. Ja. Ich wundere mich immer, wer alles schon in China gespielt hat. Uns hat noch nie jemand gefragt, ob wir in China spielen. Ich glaube, da das geht nicht darum, dass jemand fragt, sondern fährt man halt hin. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob ich meine Jungs davon überzeugen könnte, mal so versuchsweise nach China zu fahren. Also, und dann also die Suja Rats, die waren ja in China. Genau. Ne? Und die haben ja ausgiebig davon erzählt. Und ich glaube, da war auch was mit den Dirk. Die waren in Japan, aber die waren auch, glaube ich, kurzzeitig auch in China. Soweit ich mich entsinnen kann. Ich habe auch schon von irgendeiner. Und was sie halt so erzählt haben, dass sie halt da irgendwie so ein paar Brieffreundschaften hatten und dann sind sie da eingeladen worden, sind sie natürlich auf eigene Kosten dahin gefahren und plötzlich standen sie halt da und dann war halt irgendwie eine Kneipe, wo halt irgendwo am Arsch der Welt in einem Kaff, wo 25, 30.000 Millionen Leute wohnen. Ja, ich glaube, in China. Was eine Kleinstadt ist. Die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube, es gibt in China, glaube ich, mindestens über 30 Millionen Städte. Vielleicht sogar 50. Ja, ja. Also auch so Städte, die du noch nie gehört hast und die haben dann so 8 Millionen. Ja. Oder 6, keine Ahnung. Shanghai. Ja. Das liegt da im Südwesten oder keine Ahnung. Ne? Also völlig irre. Und so war das öfter. Ne? Dann sind die da irgendwo hingefahren, stundenlang in diesem Highspeed-Zug, ihren Krempel dabei und sie hatten natürlich diesen einen Typ, den chinesischen Tourbegleiter. Ich habe auch schon von deutschen Bands gehört, die in Malaysia gespielt haben. Da eine Film hier von. Ja, es war auch eine NRW, nordrhein-westfälische Band. Nee, die Schwabe da. Oder Schwaben kann auch sein. Ne? Hier, wie heißt der? Der auch bei der Spambirds DVD da Sachen geliefert hatte. Weiß jetzt gerade nicht, aber... Fällt der Name jetzt auch nicht ein, aber die sind, es ist so eine Band, die halt auch oft im Ostblock Cluster unterwegs Bomb ist. Unit. Nee, die meine ich jetzt gar nicht. Nee, irgendwie so eine Deutsch-Punk-Band. Ja, habe ich auch in Erinnerung. Ne? Ja. Aber die nicht so populär ist, sage ich mal. Aber abenteuerlustig. Ja, genau. Ich beschwere mich auch nicht mehr. Wir waren ja mit Spermitz schon in Australien und in Südafrika. Das war auch toll. Aber das wäre schon mal noch so was Japan oder China. Das würde mich auch noch mal reizen. Ich könnte mal frech behaupten, nachdem ich ja jetzt auch meine erste brasilianische Band auf dem Label habe und mit den André von Nitro Minds, den kennt man natürlich eh schon länger, weil er auch immer mit Rattos auf Tour ist und so weiter. Ihr könntet nach Brasilien touren. Ja. Aber das wäre doch gut. Eine kurze Tour. Das könnte mit Bambix zusammen wahrscheinlich dann sogar, ne? Ja, klar. Ja. Und da müsste Bambix Headliner machen, weil die halt schon so oft da waren. Ne? Aber die haben da immer Spaß. Ja. Und dann kannst du mal gucken, was es bedeutet. Wir fahren von A nach B. Naja, klar. Das ist unglaublich. Aber ich habe festgestellt, dass die Spermbirds relativ wenig jammern, wenn es im Ausland ist. Also wir haben in Australien und in Südafrika auch unglaublich lange Strecken zurücklegen müssen und das hat jeder klaglos hingenommen. Sogar Lee Hollis, der mir manchmal eine kleine Diva sein kann, hat da nicht gemeckert, weil man einfach weiß, gut, das ist halt so, es ist eine andere Welt und da kann ich nicht erwarten, dass ich wie in Deutschland in 3 Stunden schon am nächsten Ort bin. Ja. Mhm. Ich kann mich erinnern an diese Szene, wo er dann, ich glaube, entweder seht ihr dann Löwen oder Elefanten in der freien Wildbahn. Und da siehst du richtig das Blinken in seinen Augen. Ja, Wahnsinn. Ja, die Last des Alltags ist abgefallen, you know. Der Urlaub kann beginnen. Der Urlaub kann beginnen. Ja. Jetzt hat Musik, oder? Ja, The Heart Burns. Ja. Das ist halt schon verloren. Der Plopschutz. Jürgen hat seinen Plopschutz verloren. Schon beim 2. Lied Ausfallerscheinung. Also. Cheerio, Miss Sophie. Ja, warst du schon mal in Skandinavien, Jürgen? Ja. Ja? Der hängt doch da ständig auf den Musikmessen rum. Lässt sich kostenloses Bier reichen und Schwedenhäppchen. Oh, ja. Schwedenhäppchen. Ne? Schwedenhäppchen in Finnland. Genau. Finnenhäppchen. Über zweimal in Finnland. Und selbstgebrannten Schnaps kriegt er wahrscheinlich. Hab ich auch schon. War fast blind davon. Könnt ihr heute auch haben, habe ich auch da. Ja? Ja? Was gibt's? Wodka. Schwedenkräuter. Also, bleib beim Bier, das du ja freundlicherweise für uns gekauft hast. Finnland, ich war halt noch nicht nördlicher als Tampere. Mhm, Tampere, da ist immer dieses Festival, ne? Genau. Nördlicher war ich, also ich glaube, richtig interessant wird es halt erst oben, ne? Da, wo es kalt ist. Wo es richtig beschissen ist. Da, wo die Sonne nie aufgeht. Wo die Sonne ist, ne? Ich weiß noch, was das Beste war. Wo die Selbstmordrate so hoch ist. Steigt, wie höher als sonst auf der ganzen Welt, wie die Geburtenrate. Ja, mit jedem Breitengrad steigt die Selbstmordrate. Also ich mag so diese spröde Art. Ich finde es einfach der Hammer. Also ich glaube, dass da auch die Leute noch eher so es mag jetzt hippiesk oder so esoterisch fast klingen, die kommunizieren auch noch anders. Sie, mit Blicken und vielleicht auch mit was weiß ich, mit Gedanken. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ja, wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Klar, da gibt es ja nichts anderes. Nee, ganz anders. Also ich kann mich erinnern, wie hieß die Band vorher? Manifesto Jukebox, wo sie auch alle mitgespielt haben. Die waren mal in Freiburg in der KTS und dann haben die da gespielt, eine riesen Party und dann haben wir gesagt, oh ja, jetzt trinken und dann gehen wir rüber, da Übernachtungsplatz und so. Und dann saßen wir da noch im Wohnzimmer. Und da hocken die Finnen, alle schwarz gefärbte Haare und stahlblaue Augen. Yeah. Ne? Und alle trinken Bier, keiner sagt was. Wir reden so ein bisschen. Ne? Und ja, geil und Spaß und so. Und geht ins Bett irgendwie, nächsten Tag so, tschüss, geil, Frühstück super. Und überhaupt, es war so klasse alles. Und der krönende Abschluss war jetzt, dass wir da gestern im Wohnzimmer. Sensationell. So eine Party. Was? Du hast gedacht, was für eine Party. Ne? Also wirklich. Ja. Aber du hast eigentlich gesehen, dass die miteinander reden. Wie viel Bier hast du getrunken, als du diesen sehr Eindruck viel hattest? Nee, aber es ist wirklich so. Ist da kann man aber wegen so vier Typen kann man jetzt aber keine wissenschaftliche Abhandlung machen, dass sie sich anders unterhalten als jetzt hier der Rest der Welt. Ich war noch zweimal dort und da war es auch so. Ja? Ja, finde ich schon. Vielleicht macht es der selbstgebrannte Schnaps. Wer weiß, was sie dir alles reintun. Ja, wenn man blind ist, muss man auch anders. Genau. Und wenn es immer dunkel ist. Vielleicht lag es ja an dir. Danke, Rüdi, danke. Jetzt hast du mich. Nee, also wie gesagt, da kannst du jetzt schöner Übergang machen. Ja, mach ich. Baboon Show, ne? Ja. Auch skandinavisch, schwedisch. Auch eine sehr gute Band. Die ja 2014 richtig bekannt geworden ist. Die gibt es schon ewig, so seit 10, 12 Jahren oder so. Oder noch länger, ne? Und manchmal muss man die Leute zu. Haben sie die ganze Zeit so vor sich hingedümpelt. Ich weiß und plötzlich hat es Peng gemacht und dann. Geht alles auf. Geht einmal. Alles, ja. Ja, das ist einfach nur ein Beweis, dass wenn man viel schafft, viel arbeitet, viel tut, das dann irgendwann passieren kann. Bambix ist das Gleiche, die haben auch jahrelang so ein bisschen rumgekrebst und irgendwann ging es dann auf einmal, ist schon länger her, aber ganz am Anfang war das eine kleine Mädelpunk-Band, die keiner sehen wollte. Und irgendwann gab es ein paar Umbesetzungen, kamen ein paar bessere Leute dazu, die Schlagzeugerin hat angefangen Gitarre zu spielen und so, und dann ging es auf einmal. Kennt die Band noch, als da nur Mädels mit haben. Ich habe es ja auch schon gesehen. Ich glaube, das war das erste Konzert, wo ich war. Das war in Gießen, im AK. Unten da im Keller? Ja, nee, nicht im Keller. Das war, wie hieß das Ding? Hinten im Schuppen. Im alten AK 47 oder was? Im Schuppen hinten. Na, nee, nicht AK 47. Wie hieß denn das besetzte Haus in Gießen? Das hieß doch noch nicht AK 47. Südanlage. In Gießen, ja. Südanlage. Unten die Pizzeria, ne? Der Ecke. Genau, und da war so ein Fest und da war das im Hof. Ja, im Sommer. Sommerfest. Da haben sie da gespielt. Ah ja, klar. Da waren so drei junge, blutjunge Mädels aus Nimwegen oder woher. Nijmegen. Ja. Hab ich bestimmt falsch ausgedrückt. Genau, und die Dings, wie heißt die heute singt und die ganzen Lieder schreibt? Oder Vilja. Die hat damals noch Schlagzeug gespielt. Ach echt? Ja, siehst du? Das war die Drummerin ursprünglich. Wieder was gelernt. Oder vergessen gehabt. Und die Basserin war in Markus von Spermbirds verknallt. Ja, und die war ich aber auch verknallt. War ich auch verknallt. Nein, ja, die Manit hieß die, glaube ich, oder? Manit. Ja. Manit Fötz. Die hat immer geschrieben. Ich habe damals mal die Bandpost beantwortet. Deshalb weiß ich das alles. Noch. Guck mal, wie lange ist das jetzt her? Ja, so oft passiert sowas halt auch nicht. Ja. Fanpost. Ja. Geh mal, kannst du mal. So Sachen muss man sich halt im Kalender eintragen. Ja, kannst du mal zu Beppo nach Hause gehen, da steht die Fanpost. Fein säuberlich abgeheftet in Leitsordnern. Kannst du allein nach Ländern sortiert. Fanpost mit Ray von Hardons ist ja schon, ist super. Ist allein schon ein Leitsordner. Ray, als Ray mir die erste Hardons-Single geschickt hat und hat gesagt, er fände die Spermbird so toll, ob sie mal mit uns spielen dürfen. Das war schön. Da habe ich gesagt, ja, laden uns doch mal nach Australien ein, hat aber nicht gemacht. Und viele Jahre später? Ja, waren wir doch da, aber nicht auf Einladung der Hardons, sondern auf Einladung freundlicher Menschen in Melbourne. Jetzt sind wir von Skandinavien abgekommen, obwohl du ja jetzt eigentlich die schwedische Band spielen wolltest. Am besten gehen wir ganz schnell wieder zurück nach Schweden. Und ja, die sind jetzt aber nicht komplett bei dir auf dem Label, oder? Die sind gar nicht bei mir auf dem Label. Achso, dann habe ich was Falsches gesagt. Die sind einfach jetzt so privat mitgenommen. Die wolltest du nicht irgendwie jetzt einfach so, weil dir das halt gefällt. Nicht, ja, weil mir gefällt das sehr gut. Ja. Die sind bei Kidnap, sind die auf dem Label. Beim Alex. Ja, das ist, glaube ich, die neueste Platte, ne? Die Damnation. Ja. Danach kam jetzt nichts mehr. Noch nicht, nee. Ich glaube, die schreiben schon wieder, aber. Ja, die Sängerin hat ja ein Kind jetzt, ne? Na, das macht aber nichts. Ja. Die ist ja trotzdem wieder auf der Bühne. Ja. Ich glaube, die war bloß mal so 3 Tage im Krankenhaus und nachher entbinden. Wieder. Ja. Kind ins Kinderheim. Die alten Männer. Nee, das Kind ist dabei bei der Tour. Ja. Ach so, ja. Die alten Männer lachen blöd, ne? Aber es war, glaube ich, echt nur 3 Monate. Ja, ja. Da war die, und dann. Zack, ne, oben im Ballroom noch, hochschwanger. Entbunden. Und dann schnell im Ballroom entbunden. Und dann das schwerhörige Kind auf die Welt gebracht. Ja. Genau, zack. Das zur Geburt schon schwerhörig. Sind wir böse. Ich mag die Band, das ist eine super Band. Lass mal was hören. Bumuncho, The History. We'll be right back. lange erlebt. The Baboon Show mit The History. The History. Ja, wir haben hier gerade dieses Wahnsinnsposter. Das man im Radio schlecht zeigen kann. Das man leider im Radio schlecht zeigen kann. Zur Erklärung für den Hörer, hier hängt ein Poster von der Mannheimer Hafenbehörde. Das ist sowas von sexistisch, dass die Frauenbeauftragte der Stadt Mannheim da eigentlich sofort hätte eingreifen müssen. Aber vielleicht gab es da keine. Wahrscheinlich hätte man danach Mannheim in Frauheim umtaufen müssen. Ja, oder sowas, wenn ich es mal kurz beschreiben darf, man sieht den Rhein von Ludwigshafen aus auf die Mannheimer Hafenseite. Im Hintergrund fährt gerade ein Schiff mit dem Namen Mannheim durch den Rhein und im Rhein steht eine offensichtlich noch minderjährige Frau mit blonder Perücke mit einem Wet-T-Shirt, der sich die Brust deutlich abzeichnet, und zwischen ihren Brüsten ist ein Fisch, ich vermute eine Forelle, mit Photoshop irgendwie drauf geklatscht. Und er hat einen Taucherhelm, ne? Ja, aber ja, so sie hat einen Taucherhelm, ja, so aus Kupfer. Und der Fisch ist da ganz klar so ein Phallus-Symbol. Und es ist unglaublich, dass in Mannheim keiner auf die Problematik dieses Plakats hingewiesen wurde. Und auch irgendwie schön diese Tätowierung von dem Mannheimer Anker. Also das ist ein Zeichen, ne? Ja, das wird in Köln dermaßen einen Skandal geben. Der Stadtanzeiger wird sich drauf stürzen und wir würden Köpfe rollen in der Kölner Hafenbehörde. Aber ja, es kam irgendwann in den 70ern, kam das Plakat raus für die, 125 Jahre Mannheimer Hafen, der ja damals der größte Binnenhafen Europas war, nachdem er dann von Duisburg abgelöst worden ist. Wir sollen es in die Kamera zeigen, schreibt einer. Ja, das kann man schlecht. Schwierig, ne? Ja, schwierig. Ist schwierig, ich müsste jetzt von der Wand reißen. Es ist... die Frau, die da drauf ist, die war damals tatsächlich 15 Jahre alt, und zwar weiß ich das deshalb, weil ein Kumpel von mir, hat Essen auf Rädern hat er gemacht, also so Essen ausgefahren ambulant für ältere Senioren oder ne, die halt selber nicht mehr kochen wollen, und dann kam er in die Wohnung rein und hat gemeint, ey, das Plakat hat ein Kumpel bei mir auch in der Bude hängen. Ne? Und dann meint die Frau, ja, das bin ich da drauf. Und hat dann erzählt, dass ihr Vater, der damals irgendwie Kunstlehrer war, hat das Foto auch gemacht und sie dann fotografiert im Wasser. Allerdings ist es alles so Hardcore Pre-Photoshop. Ne? Ja, also Photoshop gab es damals noch nicht. Also es ist alles nur so irgendwie so drauf gemalt und der Fisch ist, glaube ich, auch eingebaut. Aber wenn es wirklich 70er ist, ist es gut gelungen. Das war noch richtiges Handwerk damals. Ne? Also in den 70ern, ja. Du siehst dann, der Perücke siehst du, dass es ausgeschnitten ist. Ja, sie sieht halt so ein bisschen so Brigitte Bardot-mäßig, ne? Also das ist so ein bisschen so die... und halt geschminkt wie eine Mannheimer Hafennutte. Genau. Also das ist echt, aber gut, 70er Jahre, das erklärt natürlich einiges. Da mussten die Frauen noch lange drum kämpfen, dass sowas nicht von einer Stadtbehörde veröffentlicht wird. Aber es ist schon grotesk, das gute Bild. Schade, dass der Hörer es jetzt nicht sehen kann. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen gut. Kann man jetzt auch die Grünen verstehen, die Urgrünen, ne, die damals irgendwie schon... freie Liebe für Minderjährige forderten oder mit Minderjährigen forderten. Ja, aber jetzt müssen wir aber auch für den Rüdi nochmal in die Bresche springen. Links daneben hängt ein Battle Live Plakat vom Messplatz Konzert aus 97, ne? Ja, genau. Ein Eric Trucker Original. Ja, genau. Also politisch korrekt ist hier alles, weil es hängt ja hier. Genau. Ja. Das ist ja quasi wie ein Museum. Das ist ja auch ein Zeitdokument. Genau, sozusagen. Ist ein Zeitdokument genau. Naja, der Hörer kann es nicht sehen, insofern sollte man vielleicht das kommt dann Thema wechseln. Das kommt dann demnächst auch noch, wenn man alle diese Google. Der Hörer und die Hörerin. Genau, und die Hörerin. Du bist doch Profi, du bist ja Radio-Profi, ja, da sagt man da immer Hörerin und Hörer. Und jetzt bist du hier und dann hast du vergessen. Das zum Beispiel Frauenbeauftragte von Pogo Radio. Ja, wird es, ja klar. wird es da nicht irgendwie einem eingeprügelt? Nein, ich mache das freiwillig. Mhm. Ich bin Frauenversteher. Hat man gerade gemerkt. Der hat schon Bier getrunken. Ach so, dann darf man. Ja, bei Bier, da fängt es dann wieder an. Ne? Dann ich habe erst ein Bier getrunken, also das reicht schon als leer. Erklärung nicht. Da könnte man jetzt ein Uni noch kurz ranlassen, oder? Weil das ist auch nicht bei mir. Es ist nämlich eigentlich beim Bönks raus, die Single. Ja. Wer auch immer Bönks ist, das musst du, glaube ich, ein bisschen erklären, Jürgen. Die Hörer. Der hat auch aufgegeben. Name-Dropping. Mit dem Label, ne? Nein. Banks? Wirklich? Du weißt du mehr als ich. Wie heißt dein Label nochmal? Ich konnte es nie aussprechen. Achso, das Barcarrauzia-Label, ne? Ich vermute, da mal, dass so letztens, unsere 78 Hörer, die wir gerade haben, im Interview gelesen, dass er keinen Bock mehr hat. Na echt? Ja. Warum denn? Ey, warum wohl? Nur Stress, kein Geld. Hallo, lieber Hörer. Keine Ahnung, hat sich ein neues Hobby gesucht oder so. Hast du auch keine Ahnung, von dem die sprechen, lieber Hörer? Ja. Ich habe keine Ahnung, von wem ihr redet. Ich habe keine Ahnung, von welcher Band du eigentlich jetzt gerade redest. Ja, die und Baboon Show, Can You Can Can. Can You Can Can ist doch ein schöner Name. Die kam bei dem raus. Ja, klar. Und danach hat er dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Weil die Platte zu gut war. Ja. Okay, es scheint sich um einen Label-Boss zu handeln, von dem sie... Sag mal, genau. spielen da nicht diese Wiesbadener mit? Ja, der Uni, ja, und so. Der Uni, den zur von, Erklärung, Frau Doktor. Hörer, ja, nicht den alle, aber... Ich zufällig, ja. Hörer. Ja. Das stimmt. Uni ist ein sehr netter Mensch aus Wiesbaden, der auch in dieser Band mitspielt. Ein guter Wie. Und schon oft Kick Jones' Shows veranstaltet hat. Dann müssen wir es jetzt spielen. The most amazing girl of my dreams. And now she's here, a presence too. What's wrong about the deja vu? I admit she is driving me mad. I need her now, I want her back. I miss the time that we know that. Piece by piece, step by step. All I want is my baby back. Step piece by piece, step by step. She's the one. She's the one and I want her back. Schöner Chorgesang. Die können halt richtig gut, ne? Mhm. Wenn sie wollen. Die haben aufgepasst in der Musikschule. Genau, das haben wir, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt, dass das sozusagen eine Frau Doktor Nachfolgeband ist, ne? Teilweise. Ja, und ja. Frau Doktor dürfte ja dann doch der ein oder andere Hörer vom Pogo Radio schon mal und gehört Hörerin. Haben. Und Hörerin. Schon wieder, das gibt's ja, schon wieder. Schon mal gehört haben, ja. Genau. Immerhin Frau Doktor, habe ich gesagt, nicht Herr Doktor. Ne? Nimm das zur Kenntnis. Oh, okay. Doch, schöner Song. Gefällt mir gut. Ja, so ein bisschen zu diesem Ska kommt dann so ein bisschen Northern Soul dazu. Das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, erinnert mich auch so ein bisschen an diese geile Band, der Name mir gerade nicht einfällt. Die Schoggetz? Nee, ein fantastisches Lied gesungen hat. Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Superpunk. Superpunk, genau. Nur neue Zähne für meinen Bruder und genau. mich. Genau, das ist ja auch ein so, ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch ein bisschen beeinflusst von sind. Tolle Band. Hätten wir auch mitbringen können. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass jetzt so A Cappella jetzt noch so ein neues... Lied singen von Kick Joneses. Das muss wenn wir machen. Das machen, dann kauft uns keiner die CD ab. Ja, deshalb stimmt, lassen wir es lieber bleiben. So Dreck. Nein, nein, die wird super, die Platte. Ja. Aber natürlich, wie jeder Musiker, sag ich, das wird das Beste, was wir je gemacht haben. Stimmt. Auf jeden Fall hat es wieder jahrelang gedauert. Und das ist immer ein gutes Zeichen bei Kick Joneses, wenn wir ganz viel Zeit haben. Ja. 2009 war das letzte. War die letzte? Ja. Sechs Jahre. Ne? Und wenn wir uns viel Zeit lassen und viele Lieder schreiben, dann kommt mal was Gutes bei raus. Hm. Hoffentlich. Ja. Nee, ich glaube schon. So schnell haben wir es hin geschafft, wieder von unserer eigenen Band zu erzählen. Immer wieder so geschickter Marketing. Ja, genau. Ah, da liegt ja der Leitfaden. Genau, ja, genau. Genau. Doch, wenn ich es noch schnell ausführen darf mit Kick Joneses, wenn wir schon dabei sind, dann haben wir es auch hinter uns, den Werbeblock. Also die CD wird wohl Anfang nächsten Jahres, schätze ich, rauskommen, oder? Jürgen, was meinst du, wie lange wird es dauern? Also es gibt vielleicht noch dieses Jahr. Weiß es. Wäre natürlich schön, wenn wir den Weihnachtsgeschäft noch mitkriegen würden. Da kann man nochmal zwei extra Sales mitnehmen. Genau. Sie kommt raus, ziemlich sicher als Singlebox. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Singles, irgendwas zwischen 6 also und 8 Singles. Also vollspinnermäßig, so Vinyl-Singles in so einer Pappschachtel. Genau, schön bedruckte Pappschachtel. Ja. Und es gibt sie auch als CD. Und wenn das Geld noch reicht, das wissen wir aber nicht, noch als Doppel-LP. Vielleicht auch Triple. Mal gucken. Triple wäre natürlich auch fein. Ne? Also, wo das dann ist, Seite 5 und 6 so Gravuren sind. Das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Wir haben ja noch eine... Es gibt aber, eine so Sachen wie Spotify und sowas macht ihr nicht, oder? Mit Kikis? Ja. Ja doch. Ja doch. Man kann es schon auch im Internet kaufen. Ist es nicht Teufelszeug, weil da irgendwie die Band nichts abkriegt? Ach, das ist ein... Oder ist es egal? Das ist der Jürgen, der Experte. Das ist ein weites Thema. Ja. Also da könnte man mal, wenn du Bock hast, könnte man da ja mal eine Sondersendung zu machen. Könnte man gerne machen, ja. Ne? Also zu diesen ganzen, ich nenne es mal Verwertung. Das ist so ein schlimmes Wort. Ja. Also... Warum noch haptische Tonträger? Warum machst du überhaupt eine CD noch heute? Ja. Ja, körperlich. Ah, körperlich. Ja? Also physische. Ja. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, eine Band, die Probleme hat, ihre CD, die sie dann selber produziert hat, zu verkaufen, ist wohl besser, wenn sie sich einfach das Ding irgendwie ins Netz lädt, um auf jeden Fall mal mehr Publikum zu kriegen. Ja, aber du musst ja immer dann, wie finden dich die Leute? Weißt du? Also du kannst das natürlich machen. Ja. Das ist ja immer so diese finde ich. Ja, so das Problem meinst, wie finden dich die Leute im Internet? Genau. Ja, wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Ja, ja. Ja, das ist aber das Gleiche wie jetzt, wie finden sie dich, wenn du eine CD produzierst? Finden sie dich auch nicht. Ja gut, dann kannst du immer noch sagen, okay, es gibt ein Label, es gibt einen Vertrieb, es gibt eine Promomaschine, also dieser herkömmliche Weg. Es gibt Facebook, es gibt YouTube. Genau. Ja. Und dann könnten die anderen sagen, brauchen wir alles nicht, machen wir alles selbst. Mhm. Gut, jetzt haben die auf Facebook 136 Freunde. Ja. Das ist schwierig doch, ne? Das meine ich damit. Klar, sie können dann zu all ihren 136 Freunden sagen, jetzt freundet euch mit allen an und sagt, die müssen uns liken. Mhm. Und dann haben sie irgendwann 1360 Freunde, mal 10. Und selbst dann. Aber wenn man sagt, lernt von den Großen, ne? Also ich nehme jetzt als Beispiel zum Beispiel Deichkind, die ja groß sind, die dann halt jedes Mal, wenn sie eine Platte neu rausbringen, machen sie halt ein paar Monate vorher schon irgendwelche Umsonst-Videos, die halt super produziert sind und die dann auch geteilt werden ohne Ende, auch von Leuten, die jetzt Deichkind jetzt nicht so auf ihrer Liste haben, aber weil sie halt denken, hey, das ist super witzig. Ja gut, Deichkind ist... Und das ist dann schnell geteilt und dann ist es halt ein Brenner, ne? Wo ist das dann? Auf YouTube wahrscheinlich. Das ist ja egal, das kannst du überall einbinden. Das verteilt sich ja. Nee. Das bindest du in dein Twitter, in dein Facebook, in deinen Tralala-Account ein oder in deinen Blog oder so. Man kann ja da auch so zwei, man kommt ein bisschen vom Thema ab, aber... Von welchem Thema? Von Kick Joneses neuer Platte oder was? Fuck hell yeah. Ja. Wir kommen schon wieder zurück auf Kick Joneses, keine Sorge. Apropos, hell yeah, 30. Januar, ja. Steak Knife im Ballroom. Das muss ich nochmal ganz kurz gesagt haben. Ach, ich bin auch da. Wer mit mir anstoßen will, möge in den Sonic Ballroom kommen, über den wir vorhin ja schon gesprochen haben. In zwei Tagen. In zwei Tagen. Für die Leute, für die Frauen und Männer, die das jetzt gerade im Bermuda-Funk hören. Mhm. So ist. Mhm. Aber wegen dem Verwertungsquatsch. Sonic Ballroom in Köln. Ich würde sagen, das verschieben wir auf ein andermal. Lass uns lieber noch ein bisschen Musik hören. Das ist dein Versprechen jetzt gerade gewesen, dass du wieder vorbeikommst. Ich komme vorbei. Ja. Rüdi, du weißt, ich komme sehr gern. Ja. Immer. Und das letzte Mal, einmal war so eine Sondersendung, wo wir unendlich viel über die GEMA gequatscht haben. Ja, die das kam sehr legendär, gut an. Legendär. Ja. Komischerweise. Zusammen mit Frank Mühr, der ja Rechtsanwalt ist für Medienrecht. Also, und du als Medien sowieso als Labelchef und so weiter, ne? Verlagschef. Whatever you want. Ja, genau. Zwei kompetente Männer. Das war eine tolle Sendung. Ja. Sowas könnten wir nochmal machen. Also gerne auch wieder mit dem Frank. Bin ich Fan von. Und die war auch lang, ne? Die war, glaube ich, hat Sonderlänge. Zwei Stunden. Ja, genau. So ist gut angekommen, ne? Ja. Also. Wir hatten uns gewundert, dass so viele Menschen sich dafür interessiert haben. Ja, das ist ja so. Das Pogo-Radio ist halt eine Sendung, die haben nur spezielle Leute und die meisten spielen halt selber eine Band und hören halt hier gern zu, weil sie halt einer erfolglosen Band spielen und denken, vielleicht schaffen sie es, wenn sie hier mal gespielt werden. Mhm. Also, wenn einer in einer erfolgreichen Band spielt, dann interessiert er sich nicht hier. Ja. Ne? Weil er hat es ja schon geschafft. Er hat es ja schon geschafft. Ja. Genau. Denkt er, ja. Hier, ich würde noch gern unserem Hörer Dr. Hans Schwenz zuprosten, der offensichtlich auch unseren Livestream im Internet, also das Bild sieht und schreibt, Leute, beim Saufen zusehen macht mich durstig. Lieber Hans Schwenz, ich hoffe, du hast dir inzwischen irgendwo ein Bier besorgt. Wir prosten dir in die Kamera zu. Genau. Wo ist eigentlich jetzt das Kamerabild? Das Bild, das habe ich hier ein bisschen runtergekippt, genau, weil man hat ja keinen Bock, sich die ganze Zeit im Spiegel zu. Wir prosten dir zu, jetzt in die Kamera und, und hören noch ein Lied, oder? Genau. Ja, vielleicht jetzt mal das, wo du ansagen. Ja, ach so, gerne, ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir? Nehmen wir die Dickies? Auf jeden Fall. Also, ich habe ja CDs von meinen vier absoluten Lieblings-Punk-Bands mitgebracht, weil wir ja schließlich im Pogo-Radio sind und nicht im Popper-Radio. Und eine meiner vier Lieblings-Punk-Bands sind die Dickies. Das sind eine meiner All-Time-Favorites. Ich halte die für genial, diese Männer. Sind geniale Musiker und haben anscheinend einen riesigen Plattenschrank auch zu Hause. Nicht nur Punk, sondern auch alte Hippie-Platten und Beatles komplett. Gibt's die aktuell noch? Ja. Die gibt es immer noch, ja, die leben noch, unglaublich, aber wahr, die haben ja alle eine ganz schöne Drogenvergangenheit mit Heroin und allem drum und dran, aber es gibt sie noch. Vor ein paar Jahren haben der Jürgen und ich in Frankfurt das Konzert gesehen. So waren wir zusammen in Frankfurt, ich war vor kurzem nochmal in Wiesbaden. Genau, ja, und die sind, also sind alte Männer, die es noch ganz gut Feuerwerk bringen auf der Bühne und ich finde sie halt vor allen Dingen musikalisch saugut und die covern oft auch Hippie-Lieder und machen aber aus ein bisschen schlappen Hippie-Lied einen schönen Punk Song. Und wir hören jetzt die Coverversion von Barry Maguire's Eve of Destruction in der Dickies, im Dickies-Style. Bad, you know. Ja, hier Pogo Radio, immer noch im Bermuda-Funk und Beppo und Jürgen ist da. Wollte ich sagen, Rookie. Nee, Jürgen. Manche sagen ja Rookie zu mir. Ehrlich? Ja. Rookie Jürgen. Ja. Nee, der Beppo, der spielt ja auch noch ehrenamtlich Gitarre bei Schlagzeug. Schlagzeug bei Spermwürz. Ehrenamtlich. Genau. Das kann man so sagen, weil viel Geld verdient man auch mit den Spermbirds nicht. Und früher war das anders, da habe ich mir das Studium mitfinanziert, aber heute ist das eher ein Taschengeld. Aber wir machen es ja auch nicht fürs Geld, sondern weil es Spaß macht. Du könntest jetzt sagen, liebes Finanzamt von Heidelberg. Genau. Von 1989. Ja, damals lief, glaube ich, schon einiges. Du hast dir dein Studium finanziert als Schlagzeuger von Spermbirds. Ja, genau. Das ist ja auch also irre. Irre, Wahnsinn. Ja, immerhin. Ne? Ja. Deshalb habe ich aber auch 10 Jahre lang studiert, weil ich so wenig Zeit hatte zum Lernen. Ja, aber so immerhin habe ich es ja noch fertig gekriegt. Ja. Insofern. Ja, wie sieht's aus? Gibt es Spermbirds noch? Spermbirds gibt es noch. Spermbirds war jetzt aber erst 2 Jahre lang fast ziemlich auf Eis, weil unser Gitarrist, der Roger, viel anderes zu tun hatte. Mhm. Er hat eine eigene Band noch, eine andere Band namens 10 Nattern. Mit denen hat er eine Platte aufgenommen und das hat ewig gedauert, weil er wohl einen ganz guten Produzent hatte, der aber immer nur dann an dieser neuen 10-Nattern-Platte gearbeitet hat, wenn er gerade nichts zu tun hatte, und das war halt nicht so oft der Fall, und dann ist das wohl auch einer, der zu detailverliebt ist und der es nicht schafft, einfach mal zu sagen, so, das lasse ich jetzt mal so, das ist jetzt fertig, immer noch mehr rumschraubt. So ein Frickler. Genau, und dann kam noch dazu, dass der Roger ein Haus gekauft hat, das musste er renovieren und so. Und Spermbirds ist halt keine Band, die dann sagt, na komm, dann holen wir halt einen anderen. Das muss schon so genau in der Besetzung laufen, weil wir halt einfach alte Kumpels sind. Und jetzt ist das Haus renoviert und die CD von 10 Nattern ist aufgenommen. Und im Februar gibt es auch wieder die erste Probe, auf der wir anfangen, neue Lieder zu schreiben. Auch für eine CD, die dann hoffentlich mal Ende 2016 oder so dann wahrscheinlich mal erscheint. Ja. Aber es gibt uns, wir spielen im Augenblick halt keine Konzerte, weil wir lieber proben wollen. Aber es gibt die alten Herren noch. Das ist schön zu hören. Ja, freut mich auch. Sonst wird es mir noch langweilig. Ich freue mich auch. Und Beppo macht gleich jetzt noch einen Song, wenn er will. Ah ja. Ja, bevor es aus ist. Gerne. Genau. Gerne. Was habe ich noch mitgebracht? Flies. Lass mich mal gucken. Ja, die Flies, genau. Das ist zum Beispiel was ganz Seltsames. Das ist so eine alte Punkband der dritten Liga, die kaum jemand kennt. Und die aber... deren CD ich von einem Freund geschenkt gekriegt habe, habe nicht viel von erwartet, weil ich gedacht habe, nie gehört, und war dann ganz überrascht, wie gut die sind. Es gibt immer wieder so Überraschungen. Die sind so ein bisschen seltsam, strange. Es ist kein harter Punk, aber es ist schon ganz klar eine Punkband, und wir spielen jetzt mal ein ganz besonders seltsames Lied von denen. Das heißt Waikiki Beach Refugees von den Flies. Oh, Ja, hier sitze ich mit den alten Männern. Das ist wirklich eine, wie sag mal, Telekolleg 2. Und erkläre euch gerade Internet, was jetzt gerade so 2.0. Ja. Genau, wir lassen uns gerade die Pogo Radio App erklären. Didi. Und lassen uns hier diverse wie nennt man sowas, Anwendungen zeigen. Zum Beispiel eine sehr seltsame, da kann man drauf sprechen und die App wandelt das dann in Text um, und wenn man sagt, hallo lieber Hörer, sei gegrüßt. Hörer und Hörerinnen. Und hallo lieber Hörer, hallo liebe Hörerinnen, seid begrüßt. Der sagt ja gleich hier, Hörer geht nicht, ne? Muss auch Hörerin sein. Also Schatz. Genau, und der Text schreibt dann nämlich, hallo lieber Schatz, begrüßt. So steht das jetzt hier gerade im Chat. Ja. Und dann gibt es noch so ein Ding, das nennt sich, wie nennt sich das, Troll? Es ist keine App, sondern es ist halt da drin. Wenn man halt Funktion, nicht weiß, was man schreiben die soll. Die weiß Bescheid. Dann Stolltroll. Dann gibt es den Stolltroll, der irgendeinen Mist schreibt. Ja. Und was er jetzt gerade geschrieben hat, dieser Stolltroll, das klingt, als ob sich hier einer von Legida in den Chat begeben hätte. Ja. Heute werden wir über Wetterkriegsführung sprechen. Reichsflugscheiben. Sowas schreibt er. Strange. Ich habe es nicht ganz kapiert. Ja, muss man auch nicht kapieren, aber es funktioniert. Das stimmt. Passend zum Thema könnte man direkt Köter spielen. Ja? Klima der Angst, obwohl es da ja nicht um diese Angst geht, sondern um eine andere Angst. Um welche Angst geht's denn da? Och, das Angst weiß der Jürgen. Angst vor Klima. Kam ja bei dir raus, ne? Die kam bei mir raus, ja. Ja. Erzähl mal was über Köter, wer ist das? Ich habe nicht, von denen hast du mir noch gar nichts erzählt. Mhm. Dann wird es aber mal Zeit. Ja. Herr Lieber, Herr Gesangsvereinskollege. Mhm. Ja, was gibt es da zu erzählen? Eigentlich kommen die ja aus Mönchengladbach. Aus der Stadt von EA80. Ja, die sind sich, glaube ich, auch bekannt. Und der Michi war bei 999. Mhm. Genau. Na? Bei 999? Ja, nicht diesen. Ach, nicht die englischen 999. Das ist der Wortwitz. Ja, genau. Ach so, nein, nein, nein mit EI, verstehe. Nein, nein, nein. Oh, das ist nicht schlecht, das ist ein gutes Wortspiel. Ja. Und ja, das ist die neue Band sozusagen. Die gibt es noch gar nicht, obwohl gibt es auch gibt's schon eine lange Zeit, aber sie haben da auch einige Umbesetzungen durchgemacht und jetzt haben sie so eine Besetzung gefunden, wo sie, glaube ich, auch alle glücklich miteinander sind. Und die Platte sehe ich gerade, die heißt Caribbean Nights, das passt ja ganz gut zum Lied vorher, Waikiki Beach Refugees. Die Karibik und Hawaii sind ja eigentlich nahe Verwandte. Ne? Ja, genau. Da gab es ja letztes Wochenende war ja tolle Release-Party sozusagen in einem uns allen bekannten Club, der nicht genannt werden darf. Der gar nicht existiert eigentlich. Fucking yes. Ja. Und es gab auch so ein wunderbares Mischgetränk. Es hieß Caribbean Blood. Aha. Und es Caribbean war dann, Blood. Ja, also Caribbean Blood mit diversen Rumsorten, aber auch leider Weinbrand drin, wo ich dann dachte, oh, Weinbrand, ich glaube, ich muss brechen. Aber ne, weil ich mal so als Jugendlicher mal so einen Weinbrand Overdose genossen hatte und dann so was Rotes auch dabei. Und es war aber im Endeffekt war es sehr, sehr gut. Es schmeckte toll. Weinbrand ist auch Portwein, ne? Nee, Weinbrand ist so Chandré und so ein Mist. Ja. Interessant, wohin unser Gespräch so führt. Über Weinbrand und Portwein. Ist nicht Portwein Weinbrand? Eigentlich auch. Portwein. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, ich trinke nur Bier. Frag mal jemand von den Hörern, die soll mal Wikipedia aufmachen, wo der Portwein herkommt. Ich glaube, er kommt aus Porto. Nee, ist falsch. Er kommt aus Porto, ohne Scheiß. Das stimmt. Sherry kommt ja auch aus Portugal, obwohl es einen englischen Namen hat. Ja. Genau. Sherry. Genau. Sherry. Ja. Schatz auch genannt, ne? Mhm. Aber wir wollten ja eigentlich Köter spielen. Teilen blöd, doch ihr seid Blöder. Ja, der Jürgen hat jetzt gerade die Panik gehabt, weil die Sendung jetzt bald vorbei ist in 2 Minuten. Und dass er jetzt noch 2 Minuten warten muss mit seiner Altherrenblase, er hat es nicht geschafft. Ja, im Alter ja. ist das halt so. Ja, aber ist immer noch kontinent, also er kann noch. Ja, es geht noch. Es er geht noch, er weiß, wo das Klo ist. Er kann es auch halten, er findet, genau. Er schafft es noch rechtzeitig aufs Klo. Ja, ja, der Jürgen ist noch rüstig. Ja, das war's auch schon wieder hier, Pogo Radio und Bermuda Funk. Also wenn ihr noch ein bisschen zuhören wollt, hier live bei punkrockersradio.de, machen wir noch ein bisschen, ne? Jürgen, du hast noch ein bisschen Bier? Ja, ich hab noch. Bis dein Bier alle ist, solange wird noch gesendet. Gut. Ansonsten sage ich wieder, wie immer, nächsten Mittwoch geht's weiter. Macht's gut. Tschüss. Sali. Tschüss. Chainpool spielen wir jetzt, oder? Ja, gern. Das war wieder Pokoradio und Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 28.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Tschüss.